Einzelsocken. Einzelsocken existieren, weil immer wieder Dinge einfach aus dem Universum fallen, unerklärlich. Plötzlich ist nur noch einer da. Der andere lässt sich nicht finden, weder unter dem Bett noch hinter dem Schrank oder in der Waschmaschine. Und mit der Zeit gibt es eine Wäscheleine voller Einzelexemplare. Sie rufen nach ihren verlorenen Partnern, meist vergebens. Manchmal treffen sich zwei Vereinzelte und sind einfach zu schön, um weggeworfen zu werden. Bei näherem Hinsehen passen sie nicht schlecht zueinander. Beide handgestrickt, der eine violett, schlicht, solide, der andere exquisit gestreift, Aubergine, hellgrau, blau mit funkelnden Fäden. Und nun gehören sie zusammen, bis wieder einer verschwindet.